Unter normalen Umständen wäre es natürlich kaum denkbar, dass ein Trauzeuge eine bevorstehende Hochzeit vergisst. Schon allein deswegen, weil er den Junggesellenabschied organisieren muss. Aber die Umstände waren alles andere als normal. Zum einen sollte Ralphs Hochzeit unbedingt noch im Januar über die Bühne gehen, obwohl die Verlobung erst im Dezember stattgefunden hatte. Aber sie wollten dafür sorgen, dass Ralphs Verlobte, eine Amerikanerin, die keiner von ihnen jemals zu Gesicht bekommen hatte, in Großbritannien bleiben durfte. Der Ausgang der Brexit-Abstimmung hatte dem Brautpaar einen ziemlichen Schrecken eingejagt. Zum Zweiten war Julian erst im Nachhinein als Trauzeuge eingesprungen. Die Erstbesetzung war Ralphs Bruder Rollo gewesen und der hatte die Aufgabe mit stolz geschwellter Brust übernommen und die großartigsten Reden geschwungen. Dann war er zu einer Heiligabendsause aufgebrochen und im Loch wieder aufgewacht. Bis auf Weiteres saß er darauf in Untersuchungshaft und deshalb hatte man Julian gebeten, als Trauzeuge einzuspringen. Und somit musste er eine Rede schreiben, die sowohl dem Anlass als auch dem Bräutigam gerecht wurde. Und das stellte Julian vor eine schier unlösbare Aufgabe. Schließlich konnte man nicht über Ralph sprechen, ohne auf seine allseits bekannten Ausschweifungen zu kommen. Darüber hatte er bereits im Vorfeld, nachdem sie die Einladung erhalten hatten, mit Dick des Öfteren debattiert. Mit dem Senior Fardes sich so angeregt unterhält? Aber Mr. Brent, Sie können mich doch nicht einfach so stehen lassen. Sie sind ein ungehobelter Lump, Mr. Brent. Es war für gewöhnlich nicht Larrys Art, Damen auf so uncharmante Art und Weise zu versetzen. Aber er hatte beobachtet, wie die zwei Mönchsgestalten plötzlich in der Villa verschwunden waren. X-Ray 3 an Mona. Mona, kannst du mich hören? Kaum. Sag mal, kann man die Musik nicht leiser drehen? Dafür müsste man wahrscheinlich erst drei Morde begehen. Die Musiker sehen nicht so aus, als ob sie freiwillig mal eine Pause einlegen würden. Glaubst du denn, du findest deinen unheimlichen Mönch auf einer Gartenparty? Also, um ehrlich zu sein, ich sehe den Wald vor lauter Bäumen kaum. Mittlerweile ist hier der reinste Mönchsauflauf. Ich bin gerade zwei Kunden auf den Fersen, die in der Villa verschwunden sind. Vielleicht wollen die beiden in aller Ruhe einen Rosenkranz beten. Das würde ich ihnen noch raten. Aber Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Die Villa hat allerdings mindestens 15 Zimmer. Wo soll ich die beiden suchen? Was hast du vor? Lass mich los! Lass mich sofort los! Ich habe da auch schon eine Idee. Am nächsten Tag, nach dem Abendbrot, nahm Citrus den kleinen Chris zur Seite. Hallo, hier bin ich. Hey, Martin. Sorry, dass ich zu spät bin. Ach komm, mach doch nichts. Jetzt lass dich erst mal drücken, Kumpel. Herzlichen Glückwunsch zum 50. Du alter Greis. Ach komm, hey. Mach bitte nicht so ein Bohai um meinen Geburtstag. Ja? Es gibt echt prickelndere Anlässe. Denn die knackige Frucht mutiert jetzt zu Fallobst. Ach, du Spinner. Komm, setz dich. Ja. Hey, Joey. Bring uns mal zwei Guinness. Schon in Arbeit. Sag mal, was siehst du denn für ein Gesicht? Muss das heute sein? Ja. Susan hat einen anderen. Nee. Doch, gestern Nacht hat sie mir den Laufpass gegeben. Oh. Ja, glaub mal nicht, dass das schon alles ist. Heute Morgen ist mir auf meine Bewerbung für den Posten bei der Bank eine Absage ins Haus geflattert. Oh, also Doppelschicht. Ja. Und Doppelkinn, ne? Was? Also stilvoller kann man seinen 50. nicht feiern. Aber wenn Susan so blöd ist, ihr den endgültigen Abschiedskuss aufzuschmatzen, ja, dann ist das doch ihr Problem. Sie kann ja nicht ahnen, was du von mir zum Geburtstag kriegst. So, zwei Guinness. Lasst es euch schmecken, Jungs. Danke, Joey. Ah, das Bier kann ich jetzt echt gut gebrauchen. Ja, warte noch mal kurz. Hier ist zuerst mein Geschenk, Alter. Oh. Du wirst begeistert sein. Martin, bitte. Wir wollten uns doch nicht... Komm, pack schon aus. Ein Handspiegel? Ist das nicht eher was für Tossen? Hey, trotz der Sache mit Susan keine abfälligen Bemerkungen über Frauen, ja? Komm, schau mal in den Spiegel und beschreib mir, was du siehst. Okay. Naja, und jetzt? Oh Mann, du brauchst es wohl echt mit dem Holzhammer. Üb dich doch mal ein bisschen in Selbstkritik. Mhm. Über deine dunklen Augenringe will ich ja gar kein Wort verlieren, aber die tiefen Falten und Furchen um deine Mundpartie, die sind doch nun echt nicht wegzuleugnen, oder? Spitze, ganz toll, wirklich. dass du mich zum 50. so aufbaust. Ja, ist hart, ich weiß. Aber Susan hat sich garantiert einen Jüngeren mit glatten Tannen geschnappt. Und auch am Kundenschalter der Bank werden die was Frischeres als dich platzieren. Jede Wette. Oh, cool, Martin. Echt cool. Warum hast du mir nicht noch einen Strick dazu gelegt, mit dem ich mich gleich hier und jetzt aufhängen kann? Ja, weil ich dein bester Freund bin. Außerdem war das ja nicht alles mit den Geschenken. Hier, hier, hier. Der Inhalt dieses Umschlags wird dein Leben mit einem Schlag ändern und dich endlich wieder auf die Überholspur bringen. Prost! Gabi und der Tankwart konnten nur hilflos zusehen. Stunden vergingen. Hallo, Lange! Hey, Mutter, weißt du, was ich mit dir mache? Ich schneide dir die Haare ab. Ich habe ein schönes, scharfes Messer. Lassen Sie mich in Ruhe. Die Haare müssen runter. Eine Glatze steht dir gut, wirklich. Passen Sie auf, da kommt ein Auto. Ein Auto? Die Tankstelle ist geschlossen. Hey, ihr da draußen. Es gibt kein Heizöl für eure Ofen. Tankstelle ist zu. Das sind Papi und Tarzan. Haut ab, haut endlich ab, Mann. Tarzan, Papi, Hilfe, Hilfe. Gabi, ich komme, ich helfe dir. Hey. Na, also schön. Ich tue dir den Gefallen und bin dabei. Schlimmer kann es ja eh nicht mehr werden. Genau, das wollte ich hören, Junge. Und nun lass uns endlich das Glas erheben. Ja? Auf unseren zweiten Frühling. Auf unseren zweiten Frühling.